Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines insbesondere mit sich selbst kritischen Aushilfs-Jedis. Folge 65 und wahrscheinlich ist das hier die 17., 18. Aufnahme dieser Folge, denn mit den bisherigen war ich jeweils immer nicht zufrieden. Und damit kommen wir eigentlich auch schon so zum Thema heute. Wie ist denn das eigentlich mit dem Veröffentlichen von Sachen und mit dem Perfektionismus? Zur Grundlage erstmal die Geschichte. Wir hatten ja von 99, 2000 bis 2003, 2004 ein Satiremagazin, das per Mailverteiler rausging früher. Und das wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und dann kamen irgendwann so langsam aber sicher die Blogs und im Zuge der Blogs haben wir natürlich auch entschieden, okay, wir machen sowas auch. Damals gab es ja auch noch zum Beispiel zünn.de, die dann aufgekauft wurden und wir hatten sowas ähnliches im Kopf, also auch ein Satire-Magazin und das ging, wie gesagt, erst per Mailverteiler raus, so dass wir tatsächlich ganz, ganz viele Leute hatten, die es dann irgendwann abonniert hatten. Und das war im Aufwand einfach zu groß, also ein Blog musste her. Und dann kam eben die große Frage, machen wir das Blog soweit perfekt fertig, bevor wir damit launchen? Oder machen wir quasi einen Teilstart, sprich wir setzen einfach einen Blog auf, arbeiten uns daran ab und feilen da eben nach und nach und nach dran. Und ja, an genau der Frage ist dann mehr oder weniger die Redaktion zerbrochen, denn die eine Hälfte wollte, den perfekten Start, dass da auch nochmal ein Grafikdesigner die perfekten Farben auswählt und all den Schnödel. Und die andere Hälfte wollte halt einfach tatsächlich loslegen und dann im Laufe der Zeit einfach perfektionieren und ja, mit Luft nach oben quasi starten. Und ich merke das jetzt bei meinen Podcast-Folgen halt, in der Zwischenzeit bin ich tatsächlich so der Meinung, wenn die nicht halbwegs zufriedenstellend sind für mich, wenn ich da irgendwo Untertöne noch raushöre, wo ich einfach denke, okay, das hat auch nicht gepasst oder die Formulierung war ungeschickt, dann ist es so, dass ich die einfach nicht veröffentliche. Also wie gesagt, diese Folge habe ich, glaube ich, mehrmals aufgenommen und war damit einfach nicht zufrieden. Und jetzt ist sie hoffentlich im Kasten. Und da schließt sich jetzt auch die nächste Frage an, nämlich ich werde ja wahrscheinlich meinen Blog endlich umziehen auf eine eigene Domain und auf einen eigenen Webspace und da stellt sich dann auch die Frage, wann gehe ich damit online, sprich wann mache ich diese Domain publik, wann gebe ich raus, dass quasi das alte Blog abgeschaltet wird oder nicht mehr befüttert wird. Oder einfach eine Weiterleitung eingerichtet wird und wann gehe ich mit dem neuen Blog komplett online. Beziehungsweise benutze es einfach als die Publikationsplattform. Jo, da ist genau die Frage eben auch, perfekter Start oder Teilstart mit Luft nach oben. Wie sieht es denn bei euch aus? Also wie ist eure Philosophie? Wollt ihr lieber alles perfekt geschliffen haben und dann mit einem Projekt online gehen? Oder seid ihr der Meinung, der Nutzer verträgt auch ein bisschen Fehlerhaftigkeit an der einen Stelle oder noch eine nicht ganz perfekte Farbe an der anderen Stelle. Dafür hat er aber möglicherweise schon viel früher etwas in der Hand. Und wir reden jetzt nicht von einem Projekt, das ja sich finanzieren muss oder einem Projekt, das vom Start weg großartig, ja, sich monetarisiert rechnen muss. Dementsprechend, wie ist eure Philosophie? Soweit von mir für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.